trinken wir auf ihn. Auf ihn? Auf ihn. Was ist, wollt ihr nicht mit anstoßen auf Frank? Er hat es geschafft. Auf ihn. Wir Idioten dagegen. Wir verplempern unsere Zeit mit dem Verhör von Zeugen, mit der Sicherung von Fingerabdrücken. Meine Lieblingsbeschäftigung, deine auch, oder? Ein Gerichtsbeschluss, stimmt's, Roy? Ein Gerichtsbeschluss und Franks Park Avenue-Anwalt holt ihn nach 10 Minuten wieder raus. 10 Minuten später ist er wieder auf der Straße. Ich dachte, das Recht ist auf unserer Seite. Ich dachte, das Gesetz wäre was. Und Frank bringt Leute um, das reicht immer. Das ist Real Talk, ich hab Straßenattitüde. Rapper sind nur Clowns, tragen Karnevalskostüme. Du willst reden, Löwen, reden nicht mit Gasgeiern. Wir ficken deine Frau, nachdem wir auf den Arsch geiern. Diese Banger haben nur Luft in ihrem Brustkorb. Alles Kiffer und Buddhisten wie bei Woodstock. 2 Schuss auf D-Kecks, auf Brust und Bizeps. Und du rennst mies weg, wenn Frankisch in Berlin bangt. Rapper machen Fitnessprogramme, doch kommen aus dem Gym mit Gesicht an der Knarre, yeah. Das ist Real Talk, ich denk nicht, wie ihr Schwänze denkt. Das ist kein Temperament, ich kämpfe, denn ein Kämpfer kämpft. Fick euch Fotzen, das Leben ist kein Internet. Ich bin wirklich von der Straße, Blinker rechts. Das ist Real Talk, lila Scheine lügen nicht. Komm nach Berlin, wir verprügeln dich. Junge, ich mach Real Talk, Rapper reden viel. Doch ich mach Real Talk, wenn ich aus dem Wagen ziehe. Dann war es Real Talk, ich hab dich gewarnt vor mir. Das ist Real Talk, das ist Real Talk. Junge, ich mach Real Talk, ich kann mich nicht anpassen. Das ist Real Talk, Rapper wollen auf krass machen. Das ist kein Real Talk, das ist Realität. Du machst Real Talk, erzähl wie man als Hurensohn lebt. Ich bin auf Stoff, so wie Merchandise, viel Sport. Und ihr macht 10 Wochen Yoga-Kurs, Real Talk. Ich bin ein Filmstar, weil ich hier meinen Film fahr. Guck, meine Felge ist ein Chrombomb in Silber. Kenne diese Straße hier wie meine Westentasche. Du kleiner Hurensohn, der Grund, warum ich Rapper hasse. Ich baue ein Haus, pflanze ein Baum, mach ein Album. Du machst ein Track, freust dich tot, mach ein Salto. Mein Flow, Funner, Bolika, du Bastard. Was für Killer, du bist Alkoholiker, du Bastard. Diese Szene ist verlogen, doch die Street bleibt. Weil die Straße nicht vergisst, ist ein Geniestreich. Du kannst krass rhyme, du hast Punchlines. Doch keine Seele, wenn ich komm, bist du den Schwanz sein. Aktion, Reaktion, du bist ein Hurensohn. Deutscher Rap ist Fake Shit, es wird Zeit für ein Junge, ich mach Real Talk, Rapper reden viel. Doch ich mach Real Talk, wenn ich aus dem Wagen ziehe. Dann war es Real Talk, ich hab dich gewarnt vor mir. Das ist Real Talk, das ist Real Talk. Junge, ich mach Real Talk, ich kann mich nicht anpassen. Das ist Real Talk, Rapper wollen auf krass machen. Das ist kein Real Talk, das ist Realität. Du machst Real Talk, erzähl wie man als Hurensohn lebt.